Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Am Mikrofon begrüßt euch Christian Grasser. Hallo. Ihr hört Frequency. Hier gibt's eine Stunde lang freie Töne aus dem Netz. Den Anfang macht der Italiener Antonio Rosselli mit dem Track I've Cheated. We'll be right back. More mit I've Cheated von der gleichnamigen EP. I've Cheated also. Erschienen ist das Ganze bei dem österreichischen Netlabel Beat is Murder. Verantwortlich für diesen durch und durch angenehmen Sound ist der italienische Toningenieur und Schlagzeuger Antonio Rosselli. In den 90ern fing er bereits an, elektronische Musik zu komponieren, aber erst als er 2003 nach Australien ging, entwickelte sich sein eigener Sound. Indie-Pop vermischt mit Electronica und sehr viel Melodie. Dazu ambiente bis upbeat-lastige, teilweise sogar Avantgarde-ähnliche Klänge. Am Ende der Sendung werden wir noch ein Stück von ihm hören. Nun kommen wir zu einem anderen Künstler, bleiben wir doch noch im elektronischen Genre, Vertical 67 mit Seaside View, und zwar hier im Mrs. Jinx Remix. FM. We'll be right back. Sehr beeindruckender experimenteller Hip-Hop aus der Schweiz. Electricity von AED, A-E-E-D geschrieben. Synthesia heißt die passende EP dazu und erschienen ist das Ding erst kürzlich bei Era Broadcast, einem Netlabel, das sich ausschließlich experimentellem Hip-Hop widmet. Die EP wurde übrigens auch schon so oft runtergeladen und das Feedback war wohl auch so gut, dass nun eine kleine Vinyl-Single folgen wird. Man darf also gespannt sein. Wie es klingt, wenn Neckarhausen auf Georgia trifft, hören wir im in dem nächsten Stück. Das stammt von dem deutsch-amerikanischen Duo The BYC und der Track heißt Dangerous. We'll be right back. Coming Out the Box Swinging, so heißt das Album von The BYC. Daraus hörten wir gerade Dangerous. Das Duo besteht aus zwei Stiefbrüdern, einer aus Neckarhausen, der andere aus Georgia. Seit 1999 machen die beiden bereits Musik zusammen und lassen dabei viele verschiedene Stile ineinander fließen. Die reichen nach Angaben der Band von Rock bis Techno. Ihr 2007er Album Coming Out the Box Swinging könnt ihr natürlich frei herunterladen, ganz legal und kostenlos, und zwar bei Jamendo. Die Links dorthin findet ihr bei uns im Blog unter bytefm/blog. In Out von Redbox Decoder aus London. Color Codes heißt das aktuelle zweite Album der Briten, und das lässt sich kaum in eine Schublade stecken und somit auch nur schwer beschreiben. Die schönste Bezeichnung, die ich im Netz fand, lautet Ear Conquering Hypertones. Das passt, finde ich, ziemlich gut zu der Musik. Falls ihr mehr hören wollt, dann besucht das Netlabel Acroplane. Und wenn ihr jetzt eh schon am Rechner sitzt und Acroplane unsurft, dann könnt ihr auch gleich noch rüber zu Clinical Archives klicken. Dort findet ihr den folgenden Track, Pandora's Box mit Arrows and Bows, und zwar hier im Rampure Remix. I am the air. I'm the air, and I won't step too far. I'm the air, it's me against the walls, and I still collide, and I'm still inside, and it still reminds, and I'm still inside, and I'm still collide, and Bows von Pandora's Box, und zwar im Rampue Remix. Pandora's Box ist eine fünfköpfige Band aus Geisenhausen, aus Bayern. Kopf der Band ist Martin Stehr, der auch bei Frittenbude Gitarre spielt. Pandora's Box erinnern in vielerlei Hinsicht an ganz große. Irgendwo zwischen Nine Inch Nails und Radiohead bewegen sich die fünf Bayern musikalisch. Und das sehr gekonnt und selbstbewusst, wie ich finde. Über 150.000 Mal wurde ihr Barriers-Album bereits heruntergeladen. Grund genug, auch mal zwei Songs pro Sendung zu spielen. Hier nun im Original, also ohne Remix-Zutaten, Pandora's Box mit A Moderate Breeze. Turn off the wheel. Right down, let's go up. Right down, let's go up. Right down, left, get up. Quiet down, say no up. Right down, left, so up. Right down, let's go up. Right down, left, get up. Quiet down, say no. Somehow, in yourself. You want it too, don't you need it down, don't you feel it? Don't you want it down, don't you want it too? Don't you need a turn off the wheel? Right down, let's go up, right down, let's go up, right down, left, get up, quiet down, yes, no up, right down, left, so up, right down, let's go up, right down, left, get up, quiet down, say. Don't you need it down, don't you feel it? Don't you want it down, don't you want it too? Don't you need it, do you feel it? Don't you want it down, don't you want it too? Don't you need it down, don't you feel it? Don't you want it down, don't you want it too? Don't you need it down, don't you feel it too? Of the world and circumstances that come. So klingt Musik aus Slowenien, denn da kommen die drei Jungs her. Loudspeaker Alliance nennen sie sich. Circumstances heißt der eben gehörte Song und Continuous Error der Name des Albums. Alle 12 Stücke eben dieses Albums findet ihr bei dem slowenischen Netlabel und CDR-Label Cheaptunes Records. Dort gibt's nämlich nicht nur Musik für lau, sondern wer will, kann auch handgemachte CDRs kaufen. Die gleiche Strategie fährt auch ein Netlabel aus dem Ruhrgebiet, 12rec. Dort erschien erst kürzlich ein neues Album und zwar Harp Fragments von Nick Bomarito bzw. Nick Bomarito. Denn der junge Herr kommt aus den USA. Und von eben diesem jungen Herrn hören wir nun das Stück Laza. Brilliant night of all. Half Asleep mit I'm Watching TV, TV Watching Me. Valérie Leclerc heißt die junge Belgierin, die für diese schönen Töne verantwortlich ist. Der eben gehörte Song ist Teil einer Compilation, Sweets for the Wild Volume 2, zu finden bei dem französischen Netlabel Another Record. Davor hörten wir den US-Amerikaner Nick Bomarito, der Folk bzw. Amerikaner mit Post-Rock verknüpft und so eine ganz eigene Klangwelt schafft. Sein aktuelles zweites Album heißt Harp Fragments und erschien bei 12rec.net. Und sobald die 12rec-Jungs ihre kleine CD-Werkstatt wieder repariert haben, könnt ihr auch dort liebevoll handgemachte CDs zum Selbstkostenpreis bestellen. Nun geht's nach Chicago, Lying in States mit Automotions. We'll be right back. Automotions von Lying in States. The Bewildered Herd heißt das Album der fünf Amerikaner. Veröffentlicht wurde es von rockproper.com, wo auch der nächste Song zu finden ist. Und zwar We Dove Into the Sunrise von Where the Moon Came From. Pick up arms. We'll Dove into the Sunrise singen Where the Moon Came From. Ebenfalls aus Chicago diese Band, wie auch schon Lying in States, die wir davor hörten. Das war's dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten der beiden Bands, denn der Sound von Where the Moon Came From ist sehr viel rauer und man kann wohl sagen psychedelischer. Da passt auch der Albumtitel ziemlich gut, Psychedelic Saturday. Das komplette Album gibt's für Umme und zwar bei dem hervorragenden Netlabel rockproper.com. Mit dieser Empfehlung verlasse ich euch auch nun, fast zumindest, denn ein Song gibt's ja noch. Wie bereits am Anfang der Sendung versprochen, Antonio Rosselli alias Moore, mit dem die Sendung ja schon begann und nun auch ein würdiges Ende findet. When Girls Don't Call heißt der Rausschmeißer. Ein Song, der mir nach jedem Hören im Ohr hängen bleibt. Mal gucken, wie es diesmal ist. Wer ebenfalls öfter hören will, kann das tun. Nicht nur dieser, sondern alle Songs dieser Sendung stehen frei im Netz. Downloads und Infolinks findet ihr im BytefM-Blog. Das war's von mir. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Grasse. Tschüss!